Ein Jüngling aus der Konfektion, der machte seine Pläne schon. Erst fing er an in Grottaschin, von da aus ging er nach Berlin. Zur selben Zeit so ungefähr, da kam ein Mädel in die Lehr. Ein Mädel heiter, frisch und froh, zur Firma Lichtenstein und Co. Und als der Jüngling sie gesehen, da war es gleich um ihn geschehen. Und als er noch erfuhr, dass sie Klavier spielt, dacht er sich gleich, wie wär's, wenn sie mit mir spielt. Komm mit mir, Caroline, komm in mein Quartier. Da spiel ich die Violine und du spielst Klavier. Wenn zwei sich richtig lieben und glücklich wollen sein, da brauchen sie nicht üben, dann geht's von allein. Ein Jüngling, der nicht locker lässt, von Pfingsten bis zum Weihnachtsfest. Er ringt mit Spucke und Geduld, fast immer das, was er gewollt. Zwar hat sie sich zuerst gesträubt, doch er hat sie mit Schmus betäubt. Und Schmus ist sogar in Berlin noch schädlicher als Kokain. Nun ließ er nicht mehr ihren Arm los, begleitet sie nach Haus ganz harmlos. Und weil er so vorzüglich mit ihr aufkam, bat er sie stets, wenn sie mit ihm vors Haus kam. Komm mit mir, Caroline, komm in mein Quartier. Da spiel ich die Violine und du spielst Klavier. Wenn zwei sich richtig lieben und glücklich wollen sein, dann brauchen sie nicht zu üben, dann geht's von allein.